Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge für den Mittwoch, den 20. Juli, die ich übrigens jetzt am Abend des 19. Juli schon aufnehme, das nur so nebenbei. Es geht erneut um eine Android-App und zwar um die App Geschichtskalender. Was bedeutet Geschichtskalender? Dazu komme ich gleich. Vorweg muss ich sagen, auf diese Art von Apps bin ich das erste Mal gestoßen durch mein HTC Desire. Mein Gott, ist das lange her, dass ich dieses Smartphone hatte. Da hatte HTC noch unglaublich viele eigene Widgets reingepackt und so weiter. Und es gab ein heute in der Geschichte Widget. Fand ich persönlich unglaublich toll. Für den aktuellen Tag zeigte dieses Widget an irgendwie wichtige historische Ereignisse, wer gestorben ist, wer geboren ist. Und ich glaube Feiertage auch noch. Auf jeden Fall, irgendwann hatte ich das HTC nicht mehr, irgendwann gab es allerdings auch dieses Widget nicht mehr. Heutzutage hat sich HTC ja sowieso von eigenen Apps größtenteils gelöst, aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Von dieser Art von Apps bin ich irgendwie nicht losgekommen, gibt es auch einen heute in der Geschichte App für iOS, muss ich vielleicht auch schon mal nochmal vorstellen, falls ich das nicht schon vorgestellt habe. Genug der Vorrede, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zur App, um die es heute geht. Die App heißt Geschichtskalender, habe ich eben schon gesagt. Grundsätzlich erstmal gratis. Aktuelle Versionsnummer 1.9.25, erforderliche Android-Versionsnummer 2.3 oder höher. Und es gibt In-App-Käufe mit 99 Cent pro Artikel. Ich habe noch gar nicht so ganz genau geguckt, was man mit diesen In-App-Käufen eigentlich macht. Ich nehme jetzt spontan einfach mal an, dass man zum Beispiel die Werbung entfernen kann. Wie gesagt, habe ich aber noch nicht geguckt. Das kann ich ja theoretisch für morgen dann nochmal nachreichen. Und bei 1471 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Das ist es allerdings auch mehr als wert. Ich lese mal kurz was aus der Beschreibung vor. Ihre heute in der Geschichte App auf Android. Die Informationen wurden so strukturiert, dass die Ereignisse, die Sie suchen, leicht zu finden sind. Features, eine Menge von Daten. Die App nutzt nur die meisten Up-to-Date-Informationen aus Wikipedia, wo Benutzer hinzufügen und Ereignisse überprüfen regelmäßig. Mehrere Sprachen zur Auswahl. Wählen Sie mir als über 50 Sprachen, die Ereignisse der jeweiligen Kultur widerspiegelt. Offline-Modus. Genieße die App ohne Internetzugang. Aktivieren Sie einfach den Offline-Modus in den Einstellungen. Widget. Gewähren Sie einen kurzen Einblick der historischen Fakten des Tages, indem Sie das Widget benutzen. Die Agenda für Ihre Lieblingsereignisse. Erstellen Sie Ihre eigene spezielle Sammlung von historischen Daten oder Ereignissen zum Speichern. Tablet-Support. Einfach und schnell. Ebenfalls gibt es auch noch einen Beta-Channel, dem man beitreten kann. Also, ja, ihr ladet die App runter, ihr startet sie, dann ist sie standardmäßig auf Englisch, ihr könnt sie aber auch ohne Probleme auf Deutsch einstellen. Und dann gibt es verschiedene Reiter, durch die ihr wechseln könnt, nämlich Informations oder Informationen. Das ist das, was an dem heutigen, wichtige Informationen, die an dem heutigen Tag passierte. Wenn ihr da durchgeht, seht ihr zum Beispiel auch das, was dann, ihr seht, in welchem Jahr es passierte, welcher Wochentag das war und irgendwie wie viele Jahre das her ist, zum Beispiel 1103 Jahre oder sowas ähnliches. Dann gibt es Events, dann gibt das, wer an dem Tag geboren ist, könnt ihr euch angucken und wer gestorben ist. Das Ganze funktioniert wirklich sehr schnell und wenn ich die Beschreibung recht sehe oder recht interpretiert habe, nein, recht gelesen habe, dann greift die App einfach auf die Wikipedia-Daten zu. Ihr könnt also theoretisch auch bei Wikipedia nachgucken. Hier habt ihr allerdings alles in einer vielleicht nicht wirklich ganz schönen App zusammengefasst, aber in einer App, die wirklich gut ihren Dienst tut. Und das ist eine der wenigen Male, wo ich denke, ja, Apps müssen vielleicht doch auch nicht immer unbedingt schön aussehen. Wobei das natürlich nie schaden kann. Trotzdem, vor allen Dingen, weil es grundsätzlich erstmal gratis ist. Klare Download-Empfehlung meinerseits für die App Geschichtskalender. Jedenfalls, wenn ihr euch für diese Art von App oder für diese Art von Informationen in irgendeiner Art und Weise interessiert und begeistern könnt, so wie ich. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.